Arbeitslose tun nichts. Sie sind nicht genug. Es gibt sogar Gesetze, in denen genau das drinsteht. In Paragraph 138 des dritten Sozialgesetzbuchs heißt es, dass arbeitslos ist, wer sich bemüht, die eigene Beschäftigungslosigkeit zu beenden und den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung steht. Das heißt, um überhaupt den Status von Arbeitslosen zu erhalten, müssen Arbeitslose sich bemühen, diesem Status zu entkommen. Diese Gesetze machen es den meisten Menschen unmöglich, sich mit ihrer Arbeitslosigkeit jemals gut zu fühlen. Denn das Nicht-Genug-Sein ist im Begriff angelegt. Die Produkte und Dienstleistungen der Selbstfindungsindustrie sind außerhalb der Möglichkeiten von Arbeitslosen. Bio-Obst und Yoga sind nicht Teil des Hartz-IV-Satzes. Sie haben also nicht nur keinen Beruf, über den sie sich definieren könnten, sondern auch nicht die Möglichkeit, sich auf andere gesellschaftlich akzeptierte Weise zu definieren.